Ein Sprecher des koreanischen Maßnahmekomitees für die Fragen der Sexualsklaverei der japanischen Armee und der Opfer der Verschleppung gab am 15. August eine Stellungnahme ab. Darin hieß es: Seitdem der Zweite Weltkrieg, der in der Geschichte beispiellose schrecklichen Katastrophen und Opfer verursacht hatte, durch die Kapitulation des japanischen Imperialismus abgeschlossen wurde, sind 72 Jahre vergangen. Heute noch vergessen die Menschen die Schauer und Schmerzen der Kriegskatastrophe nicht, überliefern diese durch Kunstwerke und Dokumente, um die Kostbarkeit des Friedens zu erzählen und zur Eintracht zu appellieren. Aber bedauerlicherweise ist in Japan Hauptverantwortlichen für all diese Katastrophen ein umgekehrter Anblick zu erleben. Während die ganze Welt der unschuldigen Opfer des Krieges gedenken, besuchen die hochrangigen Beamten und Politiker Japans in Scharen den Yasukuni-Schrein mit der Seele der Kriegsverbrecher, die die Opfer ums Leben gebracht hatten, und die Lehrbücher, wo der Aggressionskrieg als ein Krieg der Gerechtigkeit und die koloniale Herrschaft über die anderen Nationen als Hilfe und Beitrag zur Entwicklung und Gedeihen bezeichnet wird, werden den neuen Generationen in die Hände gegeben. Andererseits machen sie Lärm, indem sie das frühere Kono-Gespräch über die offizielle Anerkennung der Sexualsklaverei überprüfen und den Zeitungsverlag, der über die zwangsweise Entführung der Sexualsklaven berichtete, vor Gericht stellen, um die Tatsache der Sexualsklaverei der japanischen Armee, die durch Taten nachgewiesen und völkerrechtswidrig festgestellt worden ist, umzudrehen. Derzeit wenden die japanischen Behörden gegen die Berichte der internationalen Organisationen über ihre vergangenen Fragen ein, zwingen offen zu deren Division und kaprizieren sich auf die Abschaffung der Mädchenstatue, Symbol der Sexualsklaverei im anderen Land. Der sogenannte japanische Generalkonsul in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia verleumdete die Opfer als Prostituierten und rief die öffentliche Kritik hervor. Dass Japan lauthals von der angeblichen Drohung seitens unserer Republik faselt, sich mit der Sanktionskampagne gegen die Republik beschäftigt, den Generalverband der Japan-Koreaner und die koreanischen Landsleute in ihrem Land unterdrückt und für die extreme Feindschaft und Hass gegen Korea stiftet, hat auch die dunkle Absicht, die Reinigung der Vergangenheit mit der Republik, der es dutzende Jahre lang entwich, um jeden Preis zu umgehen. Heute, wo sich die strategische Stellung unserer Republik als eine Atommacht von Suze und weltberühmten Militärmacht weiter erhöht, kann Japan nur eine Wahl treffen. Die japanische Regierung sollte nicht die Zeit verpassen und bereuen, sondern wenigstens jetzt selbst die feindselige TV-Politik abkehren und für die Reinigung der Vergangenheit mit uns eintreten. Die japanische Regierung soll genau wissen, dass es ihr unvermeidliches Schicksal ist, die unmenschlichen Verbrechen gegen unser Land und unsere Nation richtig zu entschädigen, über die Sünde an den asiatischen Völkern, einschließlich des Sexualsklavenverbrechens der japanischen Armee in der Vergangenheit, aufrichtig nachzudenken und sich dafür zu verantworten.